Der US-Präsident Trump beteuert zurzeit wagemutig einen Krieg mit Nordkorea und treibt so die Lage auf der koreanischen Halbinsel nah an die Grenze eines nuklearen Krieges. Bereits im Koreakrieg im vergangenen Jahrhundert versuchten die USA rund 20 Male auf die koreanische Halbinsel die Atombomben abzuwerfen. Im November 1950 veröffentlichte der damalige US-Präsident Truman eine Erklärung für die Anwendung der Atombomben gegen Nordkorea. Zur gleichen Zeit stationierten die Amerikaner einen mit Atombomben beladenen strategischen Bomber B-47 in die US-Luftwaffenbasis in Okinawa von Japan um, rüsteten im Dezember jenes Jahres den Flugzeugträger auf dem Meer vor Incheon heimlich mit Kernwaffen aus und ließen die Schiffsflugzeuge mit Atombomben in ständiger Startbereitschaft sein. Zwar konnten damals die US-Aggressoren wegen der Proteste der Völkergemeinschaft die Atomwaffen nicht anwenden, aber die amerikanischen Kriegstreiber wie Eisenhower und Ridgway waren immer erpicht auf den Kernbombeneinsatz auf der koreanischen Halbinsel.